Offenbarung Kapitel 7. Und danach sah ich vier Engel stehen auf den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde, auf dass kein Wind über die Erde bliese, noch über das Meer, noch über einigen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen von der Sonne Aufgang. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln, welchen gegeben ist, zu beschädigen die Erde und das Meer. Und er sprach, beschädiget die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörete die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren von allen Geschlechtern der Kinder Israel. Von dem Geschlechte Juda 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Ruben 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Gad 12.000 versiegelt. Von dem Geschlechte Asse 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Naphtali 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Manasse 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Simeon 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Levi 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Issachar 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Sebulon 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Josef 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Benjamin 12.000 versiegelt. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen vor dem Stuhl stehend, und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen, schrien mit großer Stimme und sprachen, Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel stunden um den Stuhl und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Stuhl auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es antworteten der Ältesten einer und sprach zu mir, Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan? Und woher sind sie kommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, Diese sind's, die kommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu dem lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.